Das Buch des Chilambalam von Mani. Das ist die Zählung der Katun von Aufbruch der Tutulshiu aus ihrem Land. Als sie nach diesem Land hier aufbrachen, war es Katun 8 Ahau. 6 Ahau, 4 Ahau, 2 Ahau vollendet. 80 und ein Jahr. Der Katun 13 Ahau war in seinem ersten Jahr, als ihre Ankunft war hier in diesem Land. 81 Jahre wanderten sie nach Verlassen ihres Landes. Das Buch des Chilambalam von Shumayel. Der Bericht der gezählten Katun von der Ankunft der Chichen Itza sagt dieses hier. Dieses ist niedergeschrieben worden in diesem Land hier. Was geschehen sein mag, was erkannt werden mag von irgendeinem, der empfinden mag und begreifen mag, was Zählung der Katun ist. 6 Ahau war das Auftreten der Itza. 4 Ahau dann, 2 Ahau. Und 13 Ahau war die Bereitung der Matte. Das Buch des Chilambalam von Tisimin begnügt sich mit den knappsten Angaben. 8 Ahau, 6 Ahau, 4 Ahau, 2 Ahau. 80 Jahre. Und dann folgte ein Jahr. Das war der erste Tun des 13 Ahau. 13 war der Ahau. Die nie überwundenen Differenzen zwischen Itza und Tutulshiu waren chronologischer Art. Sie konnten sich über Anfang und Ende des Katun-Zyklus nicht einigen. Der Zyklus begann bei den Itza mit einem Katun 11 Ahau und endete mit einem 13 Ahau. Bei den Shiu begann er mit einem Katun 6 Ahau und endete mit einem 8 Ahau. Ihre Zyklen lagen um 4 Katun auseinander, etwas weniger als 80 Jahre. So trafen sie bei ihren Wanderungen über die Halbinsel wiederholt zur Unzeit aufeinander. Die Shiu scheinen den Itza gefolgt zu sein und versucht zu haben, sie aus ihren Zeremonialzentren zu drängen. Schließlich gehen die Shiu in einem Katun 2 Ahau nach Uxmal, gründen eine Stadt und lassen sich nieder. Im folgenden Katun 13 Ahau gelingt es den Itza und Shiu, eine gemeinsame Regelung in der Liga von Mayapan zu finden. Die Liga trennt die Halbinsel in zwei Einflussbereiche. Die Führung im Westen übernehmen die Shiu mit Uxmal, im Osten die Itza mit Chichen Itza. Und beide zusammen üben eine gemeinsame Doppelherrschaft in Mayapan aus, das zum Sitz des Katun-Zyklus bestimmt wird. Dabei akzeptieren die Shiu, dass dieser Zyklus, wie bei den Itza, mit Katun 11 Ahau beginnt und auf 13 Ahau endet. Das Ende des Zyklus von Mayapan wird auf das Jahr 1539 fallen. Mit dem Näherrücken des Katun 8 Ahau, dem traditionellen Ende des Shiu-Zyklus, brechen alte Kontroversen wieder auf. Katun 12 Ahau war der Sitz des Katun Otsmal auf Itza-Territorium. Katun 10 Ahau wurde der Sitz des Katun von Sisal bei Chichen und von Koba beansprucht, beide auf Itza-Territorium. Katun 8 Ahau, der letzte des Shiu-Zyklus, war Isamal der Sitz des Katun, wieder auf Itza-Territorium. Das Maß war voll, als Isamal den Anspruch erhob, auch im folgenden Katun 6 Ahau, dem Beginn des neuen Shiu-Zyklus, Sitz des Katun zu bleiben. Zu Beginn des Katun 8 Ahau sahen die Itza, die um Mayapan siedelten, wie es heißt, die Schrift der Hand auf der Mauer und zogen nach Süden in den Peten, weshalb sie die Peten-Itza genannt werden. Sie selber nannten sich Shuluk, was am Ende geblieben ist, das Letzte, der Rest.